Ella Davis bringt ihren Kollegen zu seinem Hotel in Lyons und hält unter dem Vordach. Gelbert greift nach seiner ramponierten alten Aktentasche. Gefährtin in mehr als 20 Ermittlerjahren kreuz und quer durch Kansas und erklärt Davis, er werde morgen schon um 9 an der Polizeistation von Manitou sein. Abholen müsse sie ihn nicht, er werde seinen Privatwagen nehmen. Dann könnten sie noch einmal ihren Angriffsplan durchgehen, bevor Coughlin um 10 eintreffe. Davis wird nach Great Bend fahren, wo sie bei ihrer Schwester übernachtet. Dort ist eine große Geburtstagsparty angesagt. Ellas Tochter wird 8 Jahre alt. Haben wir überhaupt genug für eine Verhaftung, Frank? Na, sehen wir mal, was die Spurensicherung in seinem Wagen findet. Und du hast keinen Zweifel, dass er das war? Nicht den geringsten. Fahr vorsichtig, Ella. Sie fährt davon, Gelbert winkt ihr hinterher, dann macht er sich auf den Weg zu seinem Zimmer. Unterwegs tätschelt er im Vorbeigehen sein Chevrolet Caprice. Wie seine Aktentasche hat der ihn zu vielen Fällen begleitet, von Kansas City auf der einen Seite des Staates bis nach Scott City auf der anderen. Die Zweiraum-Suite, die alles andere als nobel ist, trägt die Bezeichnung »Kansas gut bürgerlich«. Es riecht nach Desinfektionsmittel und etwas schwächer auch nach Schimmel. Die Toilette neigt nach dem Spülen zum Gluckern, wenn man nicht mehrere Male drückt und die Klimaanlage rasselt leise vor sich hin. Er war schon in besseren Unterkünften, aber auch in wesentlich schlechteren. Gelbert wirft die Aktentasche aufs Bett und öffnet das Kombinationsschloss. Er nimmt einen Ordner mit der Aufschrift Wicker heraus und vergewissert sich, dass die Vorhänge fest zugezogen sind. Dann arretiert er den Türriegel und hängt die Sicherheitskette ein. Anschließend zieht er sich nackt aus, wobei er jedes Kleidungsstück säuberlich gefaltet auf die Aktentasche legt. Er setzt sich auf den Stuhl neben der Tür. 1. Er geht zu dem Stuhl an dem winzigen, praktisch nutzlosen Schreibtisch und setzt sich. 1 plus 2 plus 3, 6. Er geht zum Bett und setzt sich neben die Aktentasche mit den gefalteten Kleidungsstücken. 1, 2, 3, 4, 5 plus 6 macht 21. Er geht ins Bad und setzt sich auf den heruntergeklappten Klodeckel. Das Plastik schmiegt sich kalt an seinen hageren Hintern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plus 10 macht 55. Sein dürrer Penis schwingt wie ein Pendel hin und her, während er zum ersten Stuhl zurückkehrt und sich dorthin setzt. Wenn man nun 11, 12, 13, 14 und 15 addiert, macht das 120. Er dreht eine weitere volle Runde, wonach er befriedigt ist. Manchmal muss er 10 oder 20 Runden drehen, bevor sein Kopf ihm sagt, dass es ausreicht. Er erlaubt sich zu pinkeln, was er lange zurückgehalten hat, dann zählt er bis 17, während er sich die Hände wäscht. Weshalb 17 perfekt zum Händewaschen passt, kann er nicht sagen, es ist einfach so. Zum Zähneputzen passt es ebenfalls. Bei der Haarwäsche zählt er bis 25, was er schon seit seiner Teenagerzeit tut.